doch scheißegal. Drei Jahrzehnte Nahkampf, noch immer radikal. Schluss mit dem Gerede, keine Gnade. Lang genug marschiert diese rote Garde in unserem geliebten deutschen Heimatland. Egal wie lange es dauert, wir halten stark. Zivilisten vergewaltigt und aufgerieben. Nein, wir vergessen niemals eure wahre Identität. Antideutsche Lumpen, wo die rote Fahne weht. Schluss mit dem Gerede, keine Gnade. Lang genug marschiert diese rote Garde in unserem geliebten deutschen Heimatland. Egal wie lange es dauert, wir halten stand. Yeah.